der Landkarte ändern sich. Die Jahre vergehen und die Grenzen werden weiter verschoben. Und jeder versucht, irgendjemand alles auf den Kopf zu stellen. Macht, besessen und geisteskrank. Ein jeder Bauer hat ein Maschinengewehr im Kleiderschrank. Für Verteidigung beantwortet. Die Jahre vergehen und man spricht von großen Helden, Taten. Neue Generationen, alte Fehler. Aus dem kleinen Cowboy wird ein großer Soldat. Pflichtbewusst, fahnentreu, stark und schlank. Ein jeder Bauer hat ein Maschinengewehr im Kleiderschrank.